Mittwochabend, 20 Uhr. Die Weltraumaffen sind überraschenderweise da. Dum-dum-dum-dum. Was treibt es denn dazu, das Team? Die Pandemie ist irgendwann vorüber, doch die Infodemie hält an. Der Crashkurs strategisches Diskutieren seziert unfaire Diskussionsstile und vermittelt konkrete Gegenstrategien. Das hat uns hergetrieben. Ja. Wir müssen irgendwie damit zurechtkommen, auch nach Corona noch diskutieren zu können. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Also, Und das auch noch am Weltfrauen, nein, Weltbusinessfrauentag. Oh, Was gibt es? Weltbusinessfrauentag. Natürlich gibt's das. There's no business like women business. Genau, und Laufen Hausfrauen dann können nach lauter Hause gehen. Leute im goldenen Röcken durch die Städte oder was? Der Welttag des Hosenanzugs. Ja. Welttag des Couture-Kostüms. Welttag der streamenden Affen. So viel Hassrede und wir haben noch nicht mal angefangen. Ich hab vorhin überlegt, ist das eigentlich Brunnenvergiftung, wenn wir schon gleich zeigen, dass es um Frau Brodnik geht? Also ist damit eigentlich schon alles gesagt? Erzeugen wir damit schon falsche Bilder bei den Leuten im Kopf, dass sie von vornherein schon alles ablehnen, was die Dame sagt? Bei mir persönlich geht es schon immer so, wenn ich das. Ich weiß nicht, was du meinst. Du mal rein. Ja, auf Ich jeden meine, Fall. wir haben für die Leute, die es nicht wissen, wir haben schon des Öfteren Frau Brodnik und ihren Republika-Vorträgen beschäftigt. Das ist die charmanteste Kulturmarxistin. Der Akzent macht's einfach. Glaube auch, daran liegt's. Schaut's raus, ja. Ja, also mein Lieblingsspruch von ihr ist ja nach wie vor, wir müssen es nicht lächerlich machen, auch wenn es lächerlich ist. Das war der tollste Spruch von ihr und Ich mochte ihr Katzenmehl, was sie selbst gemacht hat. Von der Surprise, besten Humor müsste der Pikachu. ernst genommen werden. Das Surprised Pikachu. Ja. Und der Witz war ja, dass der Typ, der das Schild mit dem Surprised Pikachu gehalten hat, selber das Surprised Pikachu-Gesicht gemacht hat. Oh Gott, oh Gott. Ja, und den größten Bock, den sie eigentlich gebaut hat, war, dass sie damals bei der Republika da Gorka rangezogen hat als Beispiel So. für, wie man das vernünftig machen sollte mit dem Journalismus und den Kommentarspalten der Moderation. Gorka. Von allen Dingen auf der Welt Gorka. Also, dass dieses Ding, was darüber gestolpert ist, dass sie sich geweigert haben, dieses Sextape von Hulk Hogan aus dem Internet zu nehmen. Nachdem sie den Bruder des US-Finanzministers als homosexuell geoutet hatten gegen seinen Willen. Genau, lauter solche schönen Dinge. Und daran sind sie im Endeffekt dann pleite gegangen. Und allen möglichen anderen Krempel haben sie sich auch noch geleistet in ihrer Zeit. Also wirklich eines der dreckigsten, siffigsten Boulevard-Scheißdrecksblättern, die es überhaupt nur gegeben hat im Internet. Ja, und Also tatsächlich halt ist die es sogar so, Hashtag. dass die nie vom Markt komplett verschwunden sind und sogar, ich weiß nicht, ist jetzt schon Ja, aber wieder ein das paar Monate her, damalige, dass der sie ein damalige Comeback Ein. angekündigt haben. Ich Der weiß, sie hat damal anscheinend nicht ja, der geklappt. Name, die Marke, aber Ah, ja. das damalige Gorka ist auf jeden Fall untergegangen. Ja, die haben die schlimmsten Geschäftspraktiken quasi in sich kombiniert. Wir erinnern uns auch alle gern an die Dame von der Society of Professional Journalists, die auf die Frage, ob sie Gorka als Quelle nutzen würde, nur müde gelächelt hat und gesagt hat, bei ihr in der Redaktion würde das wohl nicht passieren. Aber die Ingrid war doch auch die, die gesagt hat, wir müssen Humor wieder ernster nehmen, oder? Ich glaube schon. Ja, ne? Ja, das war ja eher einer Republika-Talk, den wir Ihr gesehen haben. Credo. Ich weiß gar nicht mehr, ob das schon der letzte war oder der vorletzte oder so. Es verschwimmt alles bei mir. Generell ist es bei Ingrid halt immer so Äußerung. Pass auf, was du sagst, weil die Welt geht unter. Und das ist auch dieses Mal wieder so. Ja, geht in den Wald. Fahrt, was der Freiheit dient. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Gucken Sie uns jetzt schon an, aber eigentlich. Eigentlich eher wegen des Ja, Unterhaltungswerts, glaube ich. die Ingrid ist eigentlich so wie wir. Die Ingrid ist eigentlich eine alte Pommesbude, wo man das Fett schon lange nicht mehr ausgetauscht hat. Also so von den Argumenten her. Ja, und die Ingrid macht ja auch eigentlich nur Kulturkampf. Ja, Nicht auch nur. das. Republika. Und Republika ist ja auch für die Leute, die sich da vielleicht noch nicht so groß mit auseinandergesetzt haben. Wir haben da ja schon in der Vergangenheit eigentlich jedes Jahr mehrere Talks uns angeschaut, von diesem Jahr jetzt noch gar keinen, aber das passt ja auch so ein bisschen in die Zeit. Alles ist verschoben, alles wird später nachgeholt. Mit anderen Worten, das holen wir jetzt ja auch nochmal nach. Und bei der Republika zum Beispiel im Moment ist ja die Frau El Hassan überall in der Diskussion. Da werden wir sicherlich am Sonntag auch noch, gibt es ja noch neuere Entwicklungen. Da sind ja nämlich noch Likes von ihr aufgetaucht, die aus diesem Jahr erst stammen unter einschlägigen Beiträgen. Und die Dame durfte sich auch schon auf der Republika da so Poetry slammen, wie, ja, wie gemein die Leute zu ihr sind und irgendwie so. Wie alt ist das Video jetzt? Battletäter, witzig, witzig. Dieses das, hier von Frau Botnik ist aus diesem Jahr. Also das wurde ja dieses Jahr auch wieder von zu Hause aus. Ich weiß nicht, wann war denn das gemacht? Ja. Im Januar oder was? Oder was? Nee, im Mai. Im Mai. Okay. Im Mai ist das immer und diesmal halt auch eine reine Online-Veranstaltung. Diesmal allerdings nicht wie die letzten Male frei zugänglich oder das letzte Mal davor frei zugänglich, sondern die Reden wurden dann später mit Verzögerung teilweise ins Netz gestellt. Okay. Okay. Without further ado, my body's ready. Strap in! Schnallt euch an. Ignition. Sollen wir den Titel nicht besprechen? Ich finde eines sehr interessant. Egal um welche Streitthemen es geht, um die Corona-Krise, um die Klimakrise, um Migration, wenn Debatten erhitzt sind, dann lassen sich oft ähnliche rhetorische Tricks beobachten. Die Art, wie Diskussionen in eine Richtung gelenkt werden oder auch wie Fakten beiseite geschoben kleingeredet werden, die ist universell. Und das heißt aber auch, wenn man die rhetorischen Mechanismen in einem Themengebiet analysiert, dann kann man das gewonnene Wissen auf andere Bereiche umlegen. Ah, da würde ich mir jetzt gerade mal ein Beispiel wünschen oder so. Äpfel und Orangen. Ja, genau, so ist es. Das fällt mir dazu nämlich auch ein, weil das ist nämlich Bullshit. Das ist nämlich, such dir irgendwelche, schreit die ganze Zeit Fallacy, überleg dir irgendwie, ja, das nimm einfach mal an, dass das Gegenüber von dir überhaupt gar keine Interesse daran hat, zu irgendwas zu diskutieren, dass das gar keine Argumente sind, dass das alles nur Strategie und Aufbauen von irgendwelchen Narrativen und in die Irre führen und schräg machen, um dann da anzukommen, wo man hin will. Und das sind dieselben Leute, die das überall vermuten. Und warum machen sie das? Weil sie es selber natürlich tun und für richtig erachten und das überall gerne so haben wollen. Ich meine, wenn ich mit dem Mindset schon in eine Diskussion reingehe, dass mein Gegenüber eigentlich nichts weiter will, als mich strategisch irgendwie aufs Eis zu führen und fertig zu machen, dann ist das eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, würde ich sagen, weil dann diskutiere ich nämlich auch nicht fair oder real, sondern versuche irgendwie den Finden und Riposten meines Gegners auszuweichen, die vielleicht gar nicht da sind. Auf jeden Fall ist es eine, wie soll man sagen, bemerkenswerte Ausblendung der Inhalte, die besprochen werden, wie sie das so beschreibt, dass es eben nur um Strategie geht. Ja. Ja, und das ist ja auch das Ding. Ich meine, es ist doch eigentlich ganz einfach. Man braucht dafür nicht studieren, man muss nicht schlau sein. Man muss sich einfach die Sachen anhören, wenn das Argumente sind, dann kann man gucken, ob das Sinn für einen ergibt oder ob es keinen Sinn ergibt, ob man ein besseres Argument hat. Und wenn man keine Argumente kriegt, wenn man nur irgendwelche Beleidigungen kriegt oder irgend sowas, dann kann man das halt auch beenden, das Gespräch, aber dann ist da auch kein Schaden entstanden. Das ist ja das, was diese Leute immer meinen, dass wir ja alle so geschädigt werden von dieser ganzen Hassrede und diesem ganzen Kram. Und im realen Leben ist es halt einfach so, dass man sich ärgert über so einen Kram, dass man sich auch vielleicht noch eine Weile irgendwie ärgert, aber es dieser Schaden, der da entstehen soll für die Gesellschaft und weswegen wir da jetzt ja gelenkte Diskussionen überall brauchen und Sprachhygienekonzept und Abstandsregeln oder weiß ich nicht was, damit wir nicht irgendwo ankommen, wo wir nicht hinwollen oder so. Aber auf der anderen Seite sieht man die Sprache nur und sieht hier Unterdrückung und muss es ändern und sieht da irgendwie Fehler und muss es ändern und dieser Begriff ist falsch und muss geändert werden und das und das und das. Ne? Das ist ja das, was ich gerade eben schon meinte. dieses mit Strategie und dass man überall einsteigen muss, weil die Leute alle sonst zu doof sind und nur die falschen Ansichten in ihr Gehirn reinkriegen. Da muss man ja dann überall eingreifen. Und das sieht man dann natürlich auch überall sonst, weil man natürlich davon ausgeht, dass die anderen Leute das natürlich genauso machen wie man selber, weil die wollen ja ihren Kram unbedingt durchboxen wir wollen dann unseren Kram durchboxen. Und der Unterschied ist aber natürlich, das sind alles die Faschisten und die Schlechten und so, und wir sind die Guten, die Fortschrittlichen, und deswegen ist es gut, wenn wir es machen und schlecht, wenn die es machen. Und es gibt keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Und Gorka macht das prima mit den Kommentaren. Worüber werde ich heute sprechen? Erstens, welche rhetorischen Mechanismen lassen sich identifizieren? Dann, wie antworte ich auf so etwas? Und schließlich, was ist strategisches Diskutieren? Was sind zum Beispiel Gradmesser, wann es sich lohnt, meine Zeit zu investieren? Gehen wir gleich auf den ersten Mechanismus ein. In vielen Debatten geht es nicht um die Statistik, um den größeren gesellschaftlichen Überblick, sondern es geht um persönliche Erfahrungen, um Momentanaufnahmen. Das nennt man anekdotische Beweisführung. Vielleicht erinnern sich manche an diese Sendung, an diese Ausgabe der Sendung Die letzte Instanz, wo 5 Weiße über diskriminierende Sprache diskutieren, über rassistische Worte, und sie kommen zum Ergebnis, die kann man weiter verwenden. Ja, du kommst schon mal zu dem Ergebnis, dass das überhaupt rassistische Worte sind. Das ist schon mal ein Ergebnis, was ich in Zweifel ziehen würde. Aber das ist bei euch ja alles schon mal gesetzt. Und das, was die Leute da gesagt haben, ist, dass es wichtige Probleme gibt und dass es nicht so wild ist. Und dem würde ich mich absolut anschließen. Und da zieht ihr ja schon so ein Gesicht wie sie jetzt hier natürlich auch. Und das ist bei euch ja alles, ist das ja die letzte Wahrheit, dass wir, ja, wir müssen da ran, wir müssen das ändern, so, weil die Leute denken ja falsch und die Leute leiden und deswegen gibt uns Macht und wir müssen das alles ändern. Und Deutschland, du musst dein Denken ändern. Ja, naja, also wenn sie anklagt, dass eine strategische Meinungsrichtung damit erfolgt, dadurch, dass man Leute gleichen Schlages zusammensetzt, dann würde ich ja noch einigermaßen zustimmen. Das wird ja häufig genug gemacht und ist ja auch ärgerlich genug. So, aber die sind ja nicht gleichen Schlages, weil die gleiche Hautfarbe haben normalerweise. Ne? Das wird ja auch nicht strategisch gemacht. Eigentlich wird eher das Gegenteil strategisch gemacht. Also, dass man also was ich so in Phoenix-Runden gesehen habe, da war aber sehr häufig die gleiche Meinung am Start und das ist überhaupt keiner irgendwie mal. Ja, ja. Also eine. Das ja, meint sie aber, dass, nicht sie über... sich, dass sie sich dahin, dass sie irgendwie meinen, hier fehlt jetzt aber noch ein mit dunklerer Haut und hier fehlen noch 3 Frauen und so weiter. Genau, und so das fort. Ist eigentlich nicht der Punkt, genau. Aber das wollen sie ja ständig. Also da genau, sie wollen Diversität, aber nicht Meinungsdiversität, das meinte ich so, ne? Obwohl das ja eigentlich das schon fehlt. Ja. Ja, und hier setzen sie es halt auch wieder komplett voraus. Ne? Also das ist so für den Zuschauer der Republika ist das Gospel, ne? Das waren weiße Menschen. Und die haben gesagt, dass es wichtigere Probleme gibt als Zigeunerschnitzel und Neger. Und das stimmt auch. So ziemlich jedes verdammte Problem ist wichtiger als Zigeunerschnitzel und Neger. Wenn ich mir einen C haue, ist das wichtiger für die Gesellschaft als Zigeunerschnitzel und Neger. Also wirklich. Und dann von diesem Krempel dann auch auf die Corona-Pandemie dann kommen. Ne? Also wo es halt wirklich um Gesundheit geht und eine Bedrohung für die Gesundheit von vielen Leuten. Und das, ja, also. Aber das ist halt das Ding. Bei denen ist halt immer nur Trommel, Trommel, Trommel. Es ist so gefährlich. Alles muss so werden, wie wir das wollen. Ansonsten furchtbar. Katastrophe. Da waren weiße Menschen und die hatten eine Meinung. Ja, die kommt jetzt, ja. Oder ihr könnt ja mal raten, was ist die anekdotische Evidenz, worauf sie jetzt hinaus will? Ich weiß es natürlich schon, weil ich habe das Video gesehen, aber... Da wird wahrscheinlich irgendjemand sagen, dass er auch schwarze Freunde hat oder so. Und dann sagt sie, ja, aber das hat da gar nichts mit zu tun, mit Rassismus. Gut getippt. Ist kein Problem. Die Schauspielerin Janine Kunze, die sagt in dieser Sendung zum Beispiel, ich find's nervig. Ich habe sehr viele, was dürfen wir jetzt sagen, farbige, afroamerikanische Freunde, die haben noch nie in ihrem Leben darüber nachgedacht, ob sie sich beleidigt fühlen, wenn, und dann sagt sie so ein Wort. Und das ist anekdotische Beweisführung. Kunze bringt keine repräsentative Umfrage, sondern sie behauptet. Ja, also was das schon mal beweist, liebe Ingrid, ist, dass es nicht allgemein verbindlich ist. Das beweist es schon mal, weil wenn du jetzt nämlich sagen willst, alle Schwarzen sind ja davon betroffen, dass diese Begriffe gesagt werden und die haben sich ja auch alle schon darauf geeinigt, dass die so furchtbar sind, was ihr ja auch dadurch impliziert, dass ihr sagt, da sitzen ja nur Weiße und die sagen, es ist schlecht. Und wenn da Schwarze wären, dann würden sie natürlich sagen, es ist nicht, also umgekehrt. Die sagen, es ist gut und die anderen würden sagen, es ist schlecht und deswegen haben wir recht. Und dann sagt die Janine Kunze, ich kenne aber welche, die sagen, es ist okay und damit ist es widerlegt. Also so wie wenn man sagt, alle Schwäne sind weiß, da hast du einen schwarzen Schwan und ist es widerlegt. Und das ist der Grund, warum man das bringt. Und das hat nichts mit anekdotisch zu tun, sondern wenn der Claim da ist, dass das für die alle furchtbar ist und die das auch alle einsehen, dass das alles so furchtbar ist und das unbedingt geändert haben wollen, dann reicht es, wenn du einen hast, der es nicht haben will. Das reicht dann, Ingrid. Und also. Ingrid versteht, glaube ich, auch einfach das Format nicht, weil die laden da halt Prominente ein. Prominente, Ingrid, sind was anderes als Statistiker, Sozialwissenschaftler oder Ähnliches, die dann halt die Statistiken parat haben und die genau runterrattern können, wie viele von wie vielen sich von was beleidigt fühlen. Sondern diese Leute werden eingeladen, weil sie prominent sind und weil es Menschen gibt, die diese Leute mögen. Und die werden dann dorthin gesetzt, um ihre Meinung zu sagen. Die werden nicht dahin gesetzt, damit sie wissenschaftlich einen Punkt vertreten. Das wäre dann eine andere Art Sendung einfach. Also das ist Boulevard, Ingrid. Schon mal von gehört. Behauptet, in ihrem Freundinnenkreis sei das so und so. Das lässt sich jetzt schwer überprüfen und außerdem, es hat null Aussagekraft. Aber Anekdoten sind anschaulich. PolitikerInnen, die lernen in Rhetorikseminaren, der Fall schlägt die Fälle. Das heißt, wenn die eine Person mit einer Statistik kommt und die andere Person kommt mit einer persönlichen Geschichte, dann ist oft die persönliche Geschichte anschaulicher. Ja, so sehe ich jetzt auch gerade aus. Das habe ich aber nicht da reinkopiert. Das ist in dem Video schon drin. Und also, ja, nee, hier ist aber nicht die eine Person mit einer Statistik gekommen, sondern der Claim an der Stelle ist, es ist so furchtbar rassistisch. Und es reicht dann, wenn man sagt, nee, es gibt ja aber Leute, für die ist das nicht so schlimm. Die Frau hat ja auch nicht, also die Dame da im Video hat ja auch nicht behauptet, es sei überhaupt nicht so oder das sei alles gelogen, sondern nur gesagt, in meinem, also sie hat sehr genau auch herausgearbeitet, für welchen Bereich sie gerade was sagt, also zu welchem Bereich sie gerade was sagt. Mein Freundeskreis. Das ist. Ja, und das ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre Ingrid hier die unehrlich. Das hat vor allen Dingen auch überhaupt eigentlich gar nicht so richtig mit Diskutieren auch zu tun, zumindest nicht in dieser Art, wie sie das ja jetzt hier gerade, wie sie das jetzt gerade definiert. Bei ihr ist das jetzt so eine Art wissenschaftliches Diskutieren und wie du gerade schon gesagt hast, Mars, ich meine, die sitzen da zusammen in einer Runde und unterhalten sich halt auf einem, wir sitzen zusammen in einer Runde Level von Leuten, die in der Unterhaltungsbranche arbeiten und die natürlich, wovon sollen die da auch erzählen? Natürlich erzählen die aus ihrem eigenen Umfeld. Und das reicht auch teilweise. Das reicht auch, um solche Sachen, wenn man irgendwie sagt, ja, dieses gesamtgesellschaftlich schlimme Phänomen oder so. Das ist ja gerade das Ding. Die wollen halt eben, das wollen sie, glaube ich, auch erreichen, dass die Leute, die ja so normal durch ihr Leben gehen und sehen, die Leute gehen sich ja gar nicht die ganze Zeit an die Gurke, die hassen sich ja nicht pausenlos, obwohl diese ganzen schlimmen Konzepte und schlimmen Worte alle in der Gegend sind. Und dass sie sich dann wahrscheinlich dann denken so, ach so, das ist wahrscheinlich, weil ja ne, diese ganzen wirklichen Dinge, die sind dann halt auf dem akademischen Level und das merken wir wahrscheinlich alles nur nicht, weil das ja unter der Oberfläche dann irgendwie brodelt oder so. Und da müssen wir jetzt uns mal die Statistik angucken und so. Die sind bestimmt total schlimm und so. Ich habe da letztens mal was beim WDR irgendwo gehört oder beim Quarks und Co. oder so. Und da haben die Expertinnen aber gesagt, in Wahrheit, da leiden wir ja alle und weiß ich nicht was, ne? Und deswegen halt auch denken so, ja, da bin ich wahrscheinlich eher die Ausnahme, ne? Das ist die Strategie dann da wahrscheinlich wirklich mit von wegen, ja, hier anekdotische Evidenz und sich jeder so denkt so, das, ach gut, das bin dann nur ich und meine Leute irgendwie, die vernünftig sind, die anderen Leute sind alle Nazis oder keine Ahnung wie was, die hassen sich alle nur, die laufen alle nur durch die Gegend und denken sich, oh, der ist aber, glaube ich, ist der ein bisschen dunkler als ich, oh, hass, hass, hass, hass, hass, oder so, ne? Ja. Und besonders deutlich wird das Problem der anekdotischen Beweisführung, wenn es zwar wissenschaftliche Fakten gibt, aber dieser größere Trend, diese Erkenntnisse kleingeredet werden, basierend auf dem, was jemand. Zeig mir die wissenschaftlichen Fakten, die belegen, dass das Wort Neger und das Wort Zigeuner irgendjemandem schaden, Ingrid. Zeig sie mir bitte. Im Umfeld erlebt hat. Vielleicht erinnern sich manche, zu Beginn der Coronavirus-Pandemie, da haben manche Leute gesagt, in meinem Umfeld ist niemand an Corona erkrankt. Und so wurde es suggeriert, das Virus ist vielleicht kein Virus haben oder Worte hören. Praktisch dasselbe. Großes Thema. Oder ein Beispiel von Facebook. Das ist ein Posting von Martin Rutter. Das ist einer der führenden Köpfe der österreichischen Corona-Demos. Am 14. Juni 2020 schrieb er, ich kenne niemanden persönlich, der Corona hatte. Ich kenne niemanden, der jemand anderen kennt, der Corona hatte. Hashtag Plandemie. Die Argumentation lautet sinngemäß, Moment mal. Gibt es die. Also, das tut mir leid, Ingrid, aber das kann ja jeder, also das sieht doch jeder, dass da jemand halt ja, einen schwachen Claim hat einfach. Also, wenn er da hingeht und so, ich kenne aber keinen. Das ist, ich meine, ich habe noch nie einen Eisbär gesehen. Ja, und vor allen Dingen da Strategie, ne? Gegeben. Strategisch diskutieren. Strategie. Also sie unterstellt ja jetzt im Endeffekt ja auch dem Typen damit, dass er eigentlich Hunderte kennt, aber dann einfach schreibt, er kennt keinen, wegen der Strategie. Nein, er setzt nur diese anekdotische Evidenz als Strategie ein, um die Leute zu überzeugen. Da müssen die Leute ein bisschen... Das ist ein total lustig. Das ist jetzt ihr eines Beispiel. Das ist ihr eines Beispiel. Das ist ihre Anekdote, die sie jetzt hat, für diese anekdotische Evidenz. Ja. Das ist sehr schön. Guck mal hier, der hat gesagt, der kennt keinen Irre, oder? Warum hast du uns eigentlich eine Statistik gebracht, Ingrid? Wäre doch viel sinnvoller gewesen. Oh ja, sehr gut. Sehr gute Reaktion. Ich kenne niemanden mit dem Virus. Und was dann passierte ist, ab dem Sommer und nach dem Sommer stieg die Zahl der Infektionen rasant und wurde statistisch durchaus wahrscheinlich, dass Leute mal wen kennen, der oder die an Corona erkrankte. Und jetzt postete, und zwar am 17. November 2020, Martin Rutter folgendes, Zitat, die schlimmste Plandemie der Welt, und ich kenne noch immer keinen, der daran erkrankt oder gestorben sein soll, persönlich. Punkt, Punkt, Punkt. Du? Fragezeichen. Ah, jetzt hat's Sinn. Und ich finde das interessant. Jetzt wurde nicht nur gefragt, ob man wen Infizierten kennt, sondern auch, es wurde nach Todesfällen gefragt. Und als Leute dann posteten, sie kennen Infizierte oder gar wen der oder die gestorben ist, dann hat Rutter allen Ernstes geantwortet, ich denke, manche Leute, die Dinge erzählen, wollten sich auch nur wichtig machen. Das ist eigentlich furchtbar. Ich finde das sehr zynisch, weil... Ja, wo ist die Strategie? Wo ist die Strategie, Ingrid? Wo ist da die Strategie? Ich meine, für mich sieht das eigentlich eindeutig aus wie jemand, der einfach eine Sache einfach nicht wahrhaben will. Soll es ja geben, solche... Ja, und dann außer den Trollspruch rein, wenn du nachfragst, ungefähr. Wo ist denn da die Strategie? Aber das ist jetzt strategisches Diskutieren, oder was? Ist das überhaupt diskutieren? In dieser Pandemie, da sterben tatsächlich Menschen. Wie kann man auf solche anekdotische Beweisführung reagieren? Mein erster Tipp ist, Oft helfen Alltagsvergleiche, die veranschaulichen, wie unlogisch ein Argument ist. Zum Beispiel, ich kenne niemanden persönlich, der oder die am Coronavirus gestorben ist. Wirklich nicht. Aber ich kenne auch niemanden, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Und trotzdem ist ziemlich klar, Autounfälle anekdotische Evidenz. Ja, Sie würden es doch gerade vor Augen führen, wie wir jetzt jemanden erklären. Ja, aber erklären, das ist doch Ihre Strategie gerade. Ja, aber das, du kannst doch nicht anekdotische Evidenz mit anekdotischer Evidenz widerlegen. Ja, sie möchte ja das. Drehst du dich im Kreis, Ingrid. Also ich glaube, ich habe es jetzt so verstanden, dass die den Leuten gerne aufzeigen möchte, dass das, was sie tun, anekdotische Evidenz ist. Und weil die dumm sind und Kinder, muss sie das jetzt mit so einem Vergleich machen, damit die Leute dann sagen, ach so, ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Ich kenne auch niemanden, der mit einem Autounfall gestorben ist. Also wäre das ja jetzt so, wenn ich jetzt sage, dass es kein Corona gibt, dass es dann auch keine Autounfälle gibt, was aber alles Quatsch ist, weil von einem Autounfall habe ich zumindest mal ein Foto gesehen oder irgendwas. Naja, also, gut, ich habe auch die Särge gesehen, die sich in Italien gestapelt haben. Und es ist auch relativ logisch, dass es im Straßenverkehr Tote geben kann und Unfälle geben kann. Das ist ja eine logische Herleitung davon. Aber sie unterstellt ja hier, dass das andere nur anekdotische Evidenz wäre und nicht eine logische Herleitung, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, die Person sagt ja auch, ne, wenn es so schlimm wäre, müssten ja alle Leute tot auf der Straße liegen oder bla, irgendwie so, was weiß ich, was die Person sagt. Irgendjemanden, der in seinem Leben noch nie ein Auto gesehen hat, aus dem Dschungel oder so, wenn du dem das Konzept von Autounfällen verklickern willst oder so. Also, die kennen dann, wenn der vom Baum gefallen ist. Bei dem im Hinterkopf muss ich aber die ganze Zeit an halt, strukturellen Rassismus und solche ganzen Sachen denken, die ja auch überall nur per anekdotischer Evidenz durchgedrückt werden. Oder den beliebten Ausspruch, all cops are bastards. Genau, oder sowas. Obwohl die gar nicht wissen, ob die vielleicht gar nicht alle unehelich geboren sind. Aber ich kenne einen, der ist unehelich geboren. Nein, Spaß. Surprise bastard. Gefährlich sein. Das nennt man ein Parallel Argument, eine spiegelgleiche Argumentation, bei der man die Logik aus einem Themenbereich nochmal in einem anderen Themenbereich wiederholt und zeigt, wie unschlüssig das ist. Der zweite Tipp ist, ganz ehrlich, manchmal hilft es auch, auf Anekdoten mit Anekdoten zu reagieren. Das hast du aber schon gemacht. War doch schon. Ja, aber ich meine, also im Endeffekt das, was wir hier schon die ganze Zeit sagen, es ist halt wirklich, ja, weil es halt eine Strategie ist, ne, machen wir die gleiche Strategie, keine Ahnung, weiß ich nicht, und das soll dann helfen, ja, super, klasse, Ingrid. Weil die Anekdote greifbar ist und der Einsatz von Anekdoten ist durchaus fair, wenn die Anekdote die Gesamtstatistik widerspiegelt, wenn sie diese untermauert. Ja, ist doch super, ne? Also, ja, das ist eure Vorstellung von Diskussionen, genau. Ja, es gibt überall Rassismus. Ja, beweis mir das mal. Ja, ich kenne wen. Ja, das ist aber anekdotisch. Nee, das untermauert die Gesamtstatistik. So. Abgeschlossen. Ja, so stellt ihr euch das vor, genau. Ein Sidestep. Ein Problem in dieser Debatte ist ja auch, dass in vielen Debatten die Grenze zwischen Meinung und Tatsachen verwischt wird. Das bringt mich... Klimawandel. Ja. Also wo ich mir zum Beispiel schon mal vorstelle, dass die Grenze zwischen Meinung und Tatsache verwischt ist, ist diese ganze Vorstellung, dass wir mit Sprache die gesamte Gesellschaft umwandeln können. Das ist wo es nicht den geringsten, das ist nur euer scheiß Bauchgefühl und irgendwelche Befragungen von irgendwelchen Leuten, die ihr euch so irgendwie hinfischt, dass es irgendwie euch passt. Das ist alles, was ihr machen könnt, weil wie geht es auch anders? Es gibt keine Empirie in diesem Fall. Es gibt keine Vorhersage zu 100%, welche Ideen zu welchen Sachen führen. Das solltet ihr euch vielleicht mal lieber als Beispiel nehmen. Da wäre euch dann vielleicht mal klar, wie humbugmäßig das alles ist. Aber hier kommt ihr mit irgendwelchen Sachen, die man messen kann, ob sich irgendwelche Temperaturen verändern oder so. Aber ich weiß, in eurem Hirn ist es alles dasselbe. In eurem Hirn ist es genauso klar, wie sich irgendwelche Temperaturen entwickeln, ist genauso eine Sache, wie ob das Wort Neger irgendwem schadet oder so, in eurem Kopf. Zu Alexander Gauland. Der redet immer wieder den Stand der Klimaforschung klein. Zum Beispiel hat am 18. September 2019 beim Wahlkampfauftakt der AfD in Thüringen gesagt, Zitat, auch wenn Sie aus den Medien ständig etwas anderes hören, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über eine durch den Menschen verursachte Erderwärmung. Was es gibt, ist eine politisch motivierte Panikmache. Das ist falsch. Genau gesagt, System change, not climate change. Schon mal gehört, Frau Brodnik? Also unabhängig davon, ob man jetzt der Meinung ist, dass diese, oder ob man sich jetzt davon überzeugt hat, dass an den naturwissenschaftlichen Dingen, wie weit der Mensch darauf irgendwie Einfluss hat, irgendwas dran ist oder so. Es ist eine Tatsache, dass das politisch benutzt wird, um Dinge zu tun. Das ist einfach eine Tatsache. Ob das dahinterliegende stimmt oder nicht stimmt, ist eine andere Frage. Aber die Aussage, dass es politisch ist und dass es Panikmache ist, die ist auf jeden Fall richtig und das stimmt. Unabhängig davon, was mit den naturwissenschaftlichen Dingen ist. Das können wir sehen auf unseren Straßen in Form von irgendwelchen Demonstrationen, von diesen ganzen Heinis da von den Grünen, von diesem ewigen Erwähnen von irgendwie, ich bin ein Radikaler und wir brauchen das radikal und bla bla bla, radikal. Wir müssen einfach entscheiden, radikal. Und jetzt ohne Rücksicht auf Verluste und bla bla bla bla. Weil wir sind die letzte Generation und tralala, Halligalli. Ja. Das ist politisch, Ingrid. Ne? Können wir uns darauf einigen, dass das politisch ist? Dass man damit was tun möchte, politisch, unabhängig davon, was hinter den Sachen dahinter steckt, dass das ein politisches? Das IPCC, also die Fachgruppe von Klimaforschenden unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, die ist schon vor Jahren zum Ergebnis gekommen, dass die Erde heißer wird und dass mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der Mensch die Ursache ist. Gauland gibt hier den Stand der Forschung falsch wieder. Aber achten Sie darauf, was er genau sagt. Er sagt, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Es sind impossible expectations, also ziemlich schwer erfüllbare Erwartungen, die er da äußert, weil die Wissenschaft, die gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Fände ich aber schon ganz gut, wenn das gesichert wäre. In der Regel, die gibt Wahrscheinlichkeiten oder sie beziffert Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die Klimaforschung von einer 95%igen Wahrscheinlichkeit spricht, dann ist das für Forschung schon extrem viel. Mit dem Trick, mir persönlich sind noch nicht genug Daten da, kann man jede Warnung aus der Forschung kleinreden. Das ist so, wie wenn man aus dem Fenster... Ja... Nimm dir ganzen, so wie beim Gender Pay Gap. Ja, genau. Nimm dir deinen ganzen Gender-Krempel, generell auch das ganze soziale Geschlecht kannst du direkt nehmen, Ingrid. Das passt auch bei den allermeisten Leuten. Und ne, also mit den Vorstellungen von Mann und Frau und so, da aber da kommt ihr dann auch an und sagt, ja, das ist doch aber alles nicht gesichert und da gibt es doch auch noch Ausreißer und so und deswegen müssen wir auch gleich mal das ganze Konzept vom Schreibtisch schmeißen. Genau, wir müssen die 0,0% irgendwie wichtig nehmen und so und sowas. Ne? Da fällt und Forschende warnen, Achtung, in 12 bis 15 Sekunden prallen sie auf den Boden ab und man antwortet darauf, bitte melden Sie sich erst wieder, wenn Sie es genau wissen. Das ist aber nicht sonderlich lustig, weil in dieser Metapher sind wir, also wir und unser Planeten, diejenigen, die nach unten fallen. Ja, also Kampf auf allen Ebenen. Denn wir fallen ja. Politik, ne? Aber genau, nee, es gibt halt Leute, die leugnen Gravitation. Ne? Die Aussage mit der Panikmache in diesem Fall war eine Lüge, ne? Haben wir ja gerade gehört. Das war ja eine Falschaussage von Herrn Gauland. Niemand macht Panik, aber wir fallen alle aus dem Fenster. Also bisher lerne ich aus dieser Geschichte, dass die beste Strategie ist, auch irgendwelche Bilder zu benutzen, die nichts mit der eigentlichen Diskussion zu tun haben. Und ganz viel anekdotische Evidenz und spezifisches, teilweise Zitieren von Quellen. Zu dem Thema rate ich ab und zu mal die Klimashow anzuklicken. Also ich habe das mit dem IPCC schon besser erklärt gehört, als die Dame gerade so gemacht hat. Auch das. Dass es immer heißer wird. Diese Zeichnung stammt von John Cook, der ist Kognitionswissenschaftler, und viele dieser Begriffe, Impossible Expectations, anekdotische Beweisung, habe ich von ihm. Er ist nämlich spezialisiert auf die Frage... Auf strategische Kommunikation, ja. Was du so toll findest und was du deswegen auch überall anders siehst. Frage, also, er hat ein Comicbuch geschrieben und darauf bezieht sie sich jetzt. Daraus bezieht sie ihr gesamtes Wissen. Und auch unsinnige Argumente genau funktionieren. John Cook und andere Forschende vertreten den Ansatz, man soll rhetorische Tricks und auch wiederkehrende logische Fehlschlüsse... Ja, auch schon wieder, ne? Das Zitat von Gauland war jetzt nur ein rhetorischer Trick von Gauland. In Wahrheit glaubt er das selber gar nicht, oder wie? Das ist nur ein rhetorischer Trick. Das ist kein Argument. Ja, das ist nur ein rhetorischer Trick, ja. Schlüsse Menschen erklären. Denn wenn man das in einer Sache verstanden hat, kann man diese Fehlschlüsse auch in anderen Themengebieten erkennen. Diese Methode nennt sich Inoculation, Inokulation auf Deutsch, weil die Idee ist, indem man... Nee, eigentlich Impfung auf Deutsch. Es ist wirklich so, Sprachhygienekonzept, Abstand halten zu den bösen Leuten, impf dich. Solche Rituale... Trag eine zigeunerfiltrierende Maske. ...rhetorischen Kniffe erklärt, baut man gewissermaßen Abwehrkräfte gegen unsinnige Argumente auf. Es ist wie eine rhetorische Schutzimpfung. Und ich empfehle wirklich sehr, die Webseiten und Online-Videos von John Cook anzusehen, weil er wirklich viele dieser rhetorischen Methoden sehr anschaulich macht. Ja, habe ich nicht gesehen, aber würde ich nach dem, was ich hier präsentiert, komme davon ausgehen, dass es so ein Ding ist, um Leute abzutun, um sich nicht damit zu beschäftigen, was die überhaupt sagen, einfach nur irgendwelche Scheiße daraus zu picken und dann zu sagen, hier, da ist der Fehlschluss. So ein, ja, und nicht mal ein Strohmann eigentlich. Der kleine Ball, der vom Strohmann liegt, ist das. Und da drauf zeigen und dann gar nichts machen. Ich habe ihn auch für mein Buch Einspruch befragt, welches Tipps gibt für das Diskutieren in schwierigen Situationen. Und er hat mir das Interessantes erzählt. Zitat. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich würde jetzt einfach mal tippen. Er sagt... Überleg dir genau, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Es ist immer unglaublich wichtig, sich vorher zu überlegen, mit wem man diskutiert und warum. Und nicht einfach zu diskutieren. Was meint ihr? Ich tippe, dass er hier sagt, man muss auch auf die Inhalte achten. Glaubst du? Nee, das Wichtigste ist, ob es eine ehrliche Absicht gibt, eine ernsthafte Diskussion zu führen oder ob man den anderen nur mit rhetorischen Tricks übertrumpfen will. Genau, ich denke mal auch, ja. Das ist die Grundlage einer ehrlichen... Ja, du hast, ja, das meine ich jetzt auch, ja, ob es auch um Inhalte geht oder um die Tricks, ne? Okay, schauen wir mal. Ja. Es ist kognitiv harte Arbeit, solche Irrtümer zu dekonstruieren und zu identifizieren. Man muss gedanklich innehalten und intensiv über die Argumentation nachdenken. Das ist eine Fertigkeit. Es ist ähnlich, wie wenn man Akkorde auf der Gitarre lernt. Man kann das wahrscheinlich in 1-2 Stunden bewerkstelligen, aber das Gitarrenspiel wirklich zu meistern, das kann Jahre dauern. Okay, er sagt überhaupt nichts. Jetzt bin ich mal baff. Er sagt überhaupt nichts eigentlich. Jetzt bin ich mal baff. Er sagt, ich bin unglaublich schlau. Und eigentlich musst du auch unglaublich schlau sein und geübt, bevor du mit irgendjemandem reden kannst. Weil ansonsten... Ja, also um ehrlich zu sein, musst du schon ziemlich intelligent sein, um Rick und Morty zu verstehen. Ja, um ehrlich zu sein, ist das so, ja. Oh Mann. Das Zitat zeigt, wie mühsam es ist, zu diskutieren, wie schwer es oft ist, die fehlende Logik eines Arguments zu erkennen und dann... Ich glaube, das Problem, was ihr, glaube ich, habt, ist, ihr hört ein Argument, das Argument gefällt euch nicht und dann müsst ihr 30 Stunden lang nachdenken, was euch daran nicht gefällt. Und dann Gesicht irgendwas macht finden. Macht mehr Angst, Chris. Guck doch mal, wie die... Anfang zu erklären. Ja, sie hört nicht auf. Aber mir gefällt besonders gut der Teil mit der Gitarre. Weil es bedeutet auch. Oh nein, ne? Da ist er wieder, der Katzenmeme-Moment. Oh Mann. Das hat mich jetzt aber kalt erwischt, sozusagen Surprise Pikachu. Teil mit der Am schönsten finde ich den Teil mit der Gitarre. Erklär mal. Das ist I-Moll, was wir haben. Eine neue Tonart wurde entdeckt. Diskutieren ist Übungssache. Die meisten von uns sind keine Naturtalente, auch ich nicht, aber man kann dazu lernen. Und das ist das Schöne. Ich hatte schon fast gedacht, das sagst du nur ich nicht. Hätte gut gepasst. Manche sind Naturtalente, nur ich nicht, aber manche können dazu lernen, nur ich nicht. Aber ja, das ist halt das Ding, diese Leute sind zu verkopft. Die sollten einfach sich mal mehr einlassen auf diese Sachen und dann mal wirklich einfach diskutieren in einer Diskussion und nicht stundenlang darüber nachdenken, wenn einem ein Argument nicht gefällt, warum es falsch sein muss, weil es einem ja nicht gefällt und welche Strategien die bösen Menschen benutzen. Die können ja nicht einfach nur dumm sein, nein, sie müssen strategisch alles machen. Ja. Was vor allem das Problem ist, glaube ich, dass sie auch nicht mit Leuten außerhalb ihrer Blasen diskutieren einfach. Und deswegen, jedes Mal, wenn sie dann an den Onkel auf der Familienfeier oder so geraten, der nicht ihrer Meinung ist, dann ist Polen Strategie, offen und Strategie und was weiß ich. Anstatt sich mal drauf einzulassen, was der da eigentlich sagt. Und du musst ja nicht das nächste Fest geplant werden, wie man ihn überzeugen kann, das Licht zu sehen. Man muss ja nichts von dem annehmen, was der sagt. Man kann ja einfach mal die Pforten des Geistes öffnen und mal nachfühlen, wie das wäre, wenn man so denkt. Einfach nur mal, um sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Aber das ist, glaube ich, schon zu viel verlangt. Ja, genau. Also ich würde mal anfangen mit Hass ist keine Meinung. Das zum Beispiel, liebe Ingrid, ist gar kein Argument. Das ist nur eine Parole. Für die, die uns nur zuhören, das klebt hinter ihr an der Wand. Als Aufkleber. In Rot. Wenn ich also merke, jemand bringt umstrittene, vielleicht auch komplett falsche Behauptungen ein, wie kann ich reagieren? Was sind Möglichkeiten beim Antworten? Dazu ein Beispiel. Ich bin Journalistin und ich recherchiere immer wieder auf Corona-Demos. Ich war zum Beispiel auf einer dieser großen Corona-Demos im August 2020 in Berlin. Und ich habe dort mit Menschen gesprochen, die für mich eher wie DurchschnittsbürgerInnen wirkten. Warum sind die hier? Wie denken die über das Virus? Und mir erzählte eine Frau, Mitte 50, Lehrerin aus Baden-Württemberg, einige Falschmeldungen und sie sagte dann auch, sie hat Sorge vor den PCR-Tests. Also diese Tests, wo man häufig ein Stäbchen in die Nase geschoben bekommt, um zu schauen, ob man mit dem Virus infiziert ist. Und sie meinte, sie beunruhigen diese Tests auch, weil, Zitat, die dann meine DNA haben. Was machen die damit? Und ich war ganz erstaunt und fragte nach, was glauben Sie denn, was mit ihrer DNA passiert? Und sie sagte... Und ich sage, liebe Ingrid, zum 30.000. Mal, was war jetzt die Strategie dahinter? Meinst du, die hat sich da jetzt hin verirrt und hat sich gedacht, oh, das ist die Ingrid. Der erzähle ich jetzt mal was von meiner DNA. Das ist eine gute Strategie. Oder was? Ja. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Nee, das hat damit nichts zu tun. Nee, nicht wirklich. Ich frage mich vor allem, wo diese anekdotische Evidenz hinführen soll, die sie uns gerade unterbreiten. Aber die haben auch mehrere Falschinformationen der Ingrid gesagt. Ne? Also das war jetzt, also das deckt sich mit den Studienergebnissen, würde ich sagen. Ne? Also mehrere Falschinformationen waren das. Wirklich ganz besorgt, ich weiß es nicht. Und das finde ich so beeindruckend, dass die Frau nicht einmal einen konkreten Vorwurf formulierte, aber mal mit einer Frage den Vorwurf in den Raum stellte, es könnte etwas Böses sein. Und da sieht man, dass Fragen auch wie ein trojanisches Pferd sein können. Boah, Ingrid, Schlag irgendeine von diesen super tollen Zeitungen, die dich andauernd featuren, auf. Da liest du 30.000 Arten jeden Tag, wie irgendwas sexistisch sein kann für die Sachen von irgendwelchen 30.000 Seiten aufgezogen mit der Fantasie von den Leuten. Also, und du meinst, die wäre dumm, weil sie irgendwie meint, dass die mit ihrer DNA irgendwas machen. Also. Und die ist perfide, weil sie Fragen stellt. Ja. Und sie sagt, ich weiß es nicht. Das ist der schlimmste Taktik von allen. Also. Oh Gott. In denen innen drin ein Vorwurf steckt. Im Englischen nennt man das eine loaded question. Eine Frage, die eine kontroverse Behauptung in sich birgt. In der Zeit hat die schon... Auf Deutsch nennt man das Verwirrtheit. Verwirrtheit, Angst vor Dingen, die man nicht versteht, kombiniert mit irgendwelchen Brocken von Fetzen, weil es sind ja alles Dinge, die es gibt. Ein PCR-Test gibt es, DNA gibt es. Ne, vorhin hast du dich noch darüber beschwert, dass irgendwelche Leute die Virus nicht dran glauben oder so. Aber die ist jetzt verrückt, weil ihre DNA am Stäbchen klebt und das ist ja Quatsch. Ich meine, es gibt schon Loaded Questions, so gesehen ist das nicht, aber ist das ja, das ist doch dafür? Aber in diesem Fall nicht so. Ja, eben, sie kommt jetzt mit irgendeiner Strategie, so als ob die jetzt damit die Ingrid jetzt umpolen wollte oder so. Damit die Ingrid da sagt, boah, DNA und sich der Querdenkenbewegung anschließt. Und sagt, ja, meine DNA, Deutschland war gar kein Staat, jetzt gibt alles Sinn. Oder was? Nach den Marinegesetzen von 1812 ist Deutschland immer noch Rechtsnachfolger, aber nicht identisch, muss man wissen. Die DNA ist dieselbe quasi, ja? Journalistin Maya Beckers das mal in einem erstklassigen Essay beschrieben. Sie hielt fest, seine Unterstellungen in eine Frage zu gießen heißt, sie weniger angreifbar zu machen. Wer fragt, kann kaum der Lüge überführt werden, man fragt ja nur. Und die Frage liegt jenseits von Kategorien wie wahr oder falsch. Oh, was für ein episch schlechtes Beispiel. Hier habe ich mal ein besseres Beispiel für dich, Ingrid. Ist Hans-Georg Maaßen ein Nazi? Ich stelle ja nur die Frage. Ist er ein Nazi? Hast du Ausländer? Wahr oder falsch? Also es gibt schon bestimmte offensichtliche Fragen, die rhetorische Tricks sind. Wie wenn ich die Ingrid jetzt fragen würde, bist du dumm? Dann wäre klar, das ist nicht einfach eine harmlose Frage, sondern ja, wäre vielleicht berechtigt im Kontext, aber hier geht es ja darum, dass einfach irgendwas gefragt wird. So, ich weiß ja nicht, vielleicht wollen die Reptilien vom Staat meine DNA in die Sonne schießen, um die flache Erde rund zu machen oder was weiß ich. Kann man auch fragen. Du willst also sagen, dass... Genau. You know what you're saying? Genau. Also ich meine, das ist eine eindeutige Taktik, die in den Medien und von der Zivilgesellschaft und von was weiß ich wem ständig benutzt wird, Ingrid. Ja, wir müssen nichts gegen diesen... Also das ist nicht das böse rechte Lager oder die Corona-Schwurbler. Das macht jeder, der nach Macht strebt oder Einfluss. Genau, auch in diesem Fall. Es ist wieder Projektion halt. Ne? Die sind die Strategie-Heinis. Die beschäftigen sich auch mit diesem ganzen Krempel. Wie sollen unsere Kinder in 50 Jahren überleben? Ja, antworte doch da mal drauf. Ja. Ja, oder bei dem, was du eben schon meintest, mit sie sagen also, ne, das ist das klassische Beispiel, so, wir müssen mit diesem Pay Gap nichts machen. Ja, Antwort, warum hassen sie Frauen? Ja. Warum wollen sie denn, dass die nicht genauso viel verdienen wie die Männer? Wichtig erscheint mir auch, wer fragt, der oder die lenkt oft ein Gespräch. Die Frage ähnelt einem Scheinwerfer, der dorthin leuchtet, worüber wir diskutieren wollen. Sidestep. Oh Mensch, die hat überhaupt nichts gelenkt, Ingrid. Die hat gar nichts gelenkt. Das ist irgendeine, auf die du wahrscheinlich zugegangen bist, um dich mit der zu unterhalten. Und dann hat sie dir ihre Geschichte da erzählt, wo sie Angst vor hat vor irgendwelchen Sachen. Rational, irrational, was auch immer. Die und das hat kommt da gar auch nichts gelenkt. Das kommt in jedem Streitgespräch vor. dass die Leute anfangen, rechts und links irgendwie die Straße zu verbreitern oder schmaler zu machen, auf der man diskutiert. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, Ingrid. Da sagt man, nein, die Frage war jetzt eine andere. Und dann versucht man wieder auf das Thema zurückzukommen, das man eigentlich diskutieren wollte. Ist doch nicht schwer. Muss man auch kognitiv nicht super dabei sein. Die ich mit vielen Talkshows-Themen habe. Weil hier mit Loaded Questions kokettiert wird. Zum Beispiel fand am 5. Oktober 2020 die Hart aber Fair-Sendung mit dem Titel statt: Streit um die Sprache, was darf man noch sagen und was besser nicht. Und im Untertitel hieß es dann noch, das sieht man auf der Webseite der AD, man darf nicht mehr alles sagen, waren die einen und wird dann Zensur, die anderen meinen von wegen. Wer hat recht? Und wer hat... Ja, das ist doch die Frage deines verdammten Lebens, Ingrid. Streit um die Sprache ist wortwörtlich das, was du mit diesem Vortrag hier machst. Und wenn ich jetzt einmal eine Statistik einbringen darf, es ist so, dass große Teile der deutschen Bevölkerung inzwischen glauben, sie dürften nicht mehr alles sagen. Und dann kann man das ruhig auch mal in der Form besprechen, finde ich. Wenn viele Menschen in Deutschland das Anliegen haben, dass sie glauben, der Meinungskorridor wird schmaler gemacht, und zwar mit Absicht, und man fühlt sich manchmal ein bisschen zurückversetzt, so in die Zeit zwischen 49 und 89, dann muss man das offen besprechen können. Und dann kann man das auch in so eine Frage gießen. Warum nicht? Du hast das doch eben selber gefordert, als du gesagt hast, dass wir bestimmte Worte nicht mehr sagen sollen. Du hast selber praktisch die Frage gestellt. Und jetzt regst du dich drüber auf. Unehrlich. Aber das musst du dir nur vorstellen, wie bei einer Autobahn. So ein Tempolimit für die Meinungsfreiheit. So schlimm ist das doch nicht, ne? Auf der Autobahn sterben jedes Jahr Menschen und so. Ja, in der Meinungsfreiheit sterben ja auch jedes Jahr Menschen, wie die meinen. Es führt ja alles zum anderen. Und Walter Lübcke, da hängt er. Aus, schafft er Buß und Verbote. Wer zensiert da wen? Das ist eine loaded question, die gedanklich bereits die Idee aufnimmt, es gäbe Zensur, es gäbe Verbote. Ach so ist das, das gibt es alles aber gar Zensur nicht. Aber Zensur ist doch nur, wenn es der Staat macht. Ja, ja. Kakao ist nur, wenn es der Staat macht, genau. Lecker. Das impliziert ja, dass andere Dinge gar kein Kakao wären. Also, dabei ist es doch kakaohaltiges Getränkepulver. Also muss doch Kakao drin sein. Also. Das sind aber Milchmischgetränke mit Schokoladengeschmack. Das ist eine ganz klare Trennung. Weil der Staat die nicht gemacht hat. Ja. Schön, dass wir das noch geklärt haben. Man kann natürlich... Ja, das ist die nächste loaded question. Warum haust du dich selber? Das ist die Frage überhaupt. Hör auf, so dich selbst schon zu hauen. Ja, das ist aber keine Frage. Das ist eine Aufforderung. Ja, das kommt danach. Wenn die Antwort ausbleibt. Als Ratschlag. Die loaded Aufforderung. Und dann gibt es die Ich-hau-mich-nicht-mehr-selber-App. Wo man sich jeden Tag testen lassen kann. Wo man sich selber noch haut. Surprise. Aber damit lenkt man die Debatte in eine gewisse Richtung. Und irgendein armer Mensch muss dann in dieser Talkshow zum x-ten Mal erklären, dass Kritik keine Zensur ist. Dass Widerspruch nicht bedeutet, dass von jemandem die Meinung eingeschränkt wurde. Ganz im Gegenteil. Oh, Ingrid, ich bin jetzt gerade ein armer Mensch. Ein sehr armer Mensch. Weil ich ja schon wieder erklären muss, dass dieses Video von dir angefangen hat mit, da unterhalten sich die Weißen über die Worte, die ich immer sagen kann. Ich werde diese Worte jetzt hier auch nicht wiederholen, weil man die ja nicht sagen darf. Aber es gibt natürlich keine Zensur und alles bestens. Und es sind ja nur Kritik. Chris, das ist nur Kritik. Und wenn dann dir ein paar Antifas mit einem Schraubenschlüssel den Schädel reinhauen, dann ist es halt so, Chris. Das ist Meinungsfreiheit. Ja, ich glaube auch. Aber ja, ey. Ja, das ist aber alles egal wieder, aber wir müssen uns Gedanken machen über irgendwelche Verwirrten, die irgendwo auf der Straße rumstehen bei irgendeiner Demo und Angst Solche haben. Connections ziehen die doch geistig gar nicht. Das ist doch vielleicht auch das Schlimme. Dass sie so weit nicht kommen, dass sie solche Connections auch geistig mal ziehen würden. Ja, weil es halt außerhalb Meinungsfreiheit. ihres Gedankenraumes liegt. Sowas, Ja, glaube wenn ich man sich für einfach. den Guten hält, ne? Dass andere einem auch widersprechen können. Fragen sind rhetorische Instrumente, die den Scheinwerfer der öffentlichen Debatte wohin lenken. Und wenn man die Macht des Fragestellens verstanden hat, ich glaube, dann fängt man mehr und mehr darüber an zu denken. Nee, Ingrid, das ist einfach nur eine Diskussion und da wirft man eine Frage in den Raum, wie das bei Diskussionen immer so ist. Es gibt eine These und diese These wird dann, oder Debatten sagen wir mal viel mehr, diese These wird dann debattiert, da gibt es dann Pro und Contra. Und das kannst du mit einer Frage halt auch machen. Da gibt es halt einen Leute, die beantworten das so und die anderen beantworten das so. Und dann hast du ein Pro und ein Contra und da kannst du gut drüber reden. Aber nein, es ist eine Strategie und es wird uns alles, unser Hirn wird weich. Und dann glauben wir, dass es Zensur gibt, obwohl es die gar nicht gibt. Hört endlich auf zu sagen, dass es Zensur gibt. Hört auf damit. Das muss verboten werden. Die Leute dürfen nicht sagen, dass es Zensur gibt. Illegal. Das ist keine Meinung. Nachzudenken in unserer öffentlichen Debatte, welche Fragen diskutieren wir und welche sollten wir mehr diskutieren. Aber nicht nur in der öffentlichen Debatte ist dieses Achten auf Fragen wichtig, auch im persönlichen Gespräch. Weil auch da ist Fragen ein wertvolles Instrument. Es ist manchmal effizienter als das Dagegenhalten. Ein Beispiel. Ja, und jetzt kommt sie wieder mit dem, was sie eben noch verteufelt hat, aber jetzt ist es natürlich in den Händen der Guten, ist es natürlich ein wichtiges Instrument, ne? Wie sie gerade schon gesagt hat. Es ist ein wichtiges Instrument. Eine Bekannte von mir, deren Vater, glaubt an ziemlich viele Verschwörungserzählungen. Er schickt seinen erwachsenen Kindern Artikel von Webseiten, die behaupten, die Klimakrise gäbe es gar nicht. Oder Donald Trump sei ein Held, der gegen irgendeine dunkle Elite kämpft. Eigentlich ist der Vater meiner Bekannten Sozialdemokrat, aber was er seit ein paar Jahren erzählt, das ist mehr von einer rechten Drohkulisse geprägt. Auch der Wissenschaft vertraut er nicht mehr. Er misstraut ihr regelrecht. Und meine Bekannte, die merkt in der Corona-Krise, dass ihr Vater begonnen hatte, Chlordioxid verdünnt mit Wasser zu trinken. Das ist ein Bleich- und Desinfektionsmittel. Und ihr Vater meint, das schützt vor dem Coronavirus. Achtung, das ist eine Falschmeldung. Es ist zutiefst gefährlich, Bleich- oder Desinfektionsmittel zu trinken. Damit kann man den Körper von innen verätzen. Es gibt ein. Ja, und das war jetzt wortwörtlich das Beste, was man sich eigentlich merken sollte aus diesem Video ja, sozusagen an wichtigen Informationen, die wirklich einen Mehrwert für die Leute haben. Na. Ja, und dafür brauchen wir aber auch Rundfunkgebühren und was weiß ich nicht, was für MMS ist Gift. Weil ansonsten reihen es die Leute nicht. Fun Fact, ich habe irgendwann mal von diesem Esoterik-Kongress, den es auch mehrfach in Hannover schon gab, ich weiß nicht, ich glaube, die sind mittlerweile abgewandert oder so. Und da war mal dieser Typ, der sich den MMS-Krempel ausgedacht hat. Und da habe ich damals demonstriert gegen den Krempel da. Und das ist schon Jahre her. Und jetzt kommt ihr damit. Und ja, keine Ahnung, es fallen immer noch Leute auf das Zeug rein. Ich weiß es nicht, aber. Ja, Mensch, Leute, es ist doch, ja, es ist alles furchtbar und so. Aber was hat das mit Diskussionen zu tun? Was hat das mit Diskussionen zu tun? Was hat das mit Trump zu tun, ob der richtig ist oder so? Das müsst ihr wahrscheinlich auch erst nochmal lernen, ne? Dass unterschiedliche Aussagen nicht generell falsch sind, nur weil eine von diesen Aussagen falsch ist. Das ist vielleicht auch noch, aber das ist auch eine Strategie natürlich, ja. Super Video, das das erklärt von MyLab. Auf jeden Fall ist es schwer, dem Vater zu kontern, weil er sehr eloquent ist und auch sehr überzeugt. Und meine Bekannte erzählte mir, dass... Ach, das erste M in diesem MMS steht übrigens, soweit ich weiß, für Miracle. Also Wunder. Und wer dumm genug ist, irgendwas zu trinken, wo Wunder draufsteht und sich davon irgendwelche medizinischen Vorteile erhofft, ja, viel Erfolg. Das einzige Mal, wo er nur ansatzweise ins Zweifeln gekommen ist, war der Moment, als ihre Schwägerin ganz einfach nachfragte. Sie stellte Fragen wie, wie kommst du zu diesem Schluss? Warum glaubst du, machen die das? Und durch das respektvolle Nachfragen kam er mit seiner eigenen Argumentation regelrecht ins Stottern. Das heißt nicht, dass er daraufhin seine Weltsicht überdacht hat. Nein, aber es war ein interessanter Moment, weil er doch kurz stutzig wurde. Ich erzähle es in meinem Buch genauer. Aber wichtig ist, die Frage ist kein Wundermittel. Aber wenn ich merke, in einer Diskussion stoße ich an, Fakten prallen ab, kann ich überlegen, mit Fragen die Dynamik zu ändern. Zu fragen, woher hast du das? Warum glaubst du gerade dieser Person? Womöglich ist es für Menschen manchmal leichter, sich solchen Fragen... Und warum? ...Fragen zu stellen als Argumenten, die ihnen widersprechen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Es braucht dafür ein Gegenüber, das noch ansatzweise bereit ist, sich solchen Fragen zu stellen. Aber manchmal ist die Frage ein gutes Instrument, um gemeinsam mit dem Gegenüber auch die Unschlüssigkeiten einer Erzählung näher zu beleuchten. Das ist übrigens die Methode des sokratischen Dialogs, wo Fragen auf einen Erkenntnisgewinn zusteuern. Ja, genau. Und das kenne ich auch. Das macht ihr Sophisten ganz gerne mal. Und habe ich auch schon häufiger erlebt. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich Diskussionen dann ganz gerne beende, wenn andere Leute die eigenen Fragen, die man stellt, in einer Unterhaltung nie beantworten, aber stattdessen die immer nur mit einer anderen Frage beantworten, die man dann selber wieder beantworten soll. Das macht ihr gerne, ja. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Das ist ein schöner Trick, meint ihr dann, weil man sich damit ja auch nicht preisgeben muss. Ne? Man hat ja nur eine Frage gestellt. Und da muss man dann keine Aussage treffen und so, wie du schon meintest, ne? Strategie, das wisst ihr ja alles, Strategie. Und wollt ihr ja auch haben, die Strategie. Und die anderen machen das aber auch angeblich, aber das sehe ich, glaube ich, nicht so. Also zumindest nicht irgendwelche Verwirrten, die ihr irgendwo trefft. Sidestep, die Nachfrage ist generell ein super rhetorisches Instrument, wenn man zum Beispiel erzählt bekommt, alle Corona-Tests seien eine Fälschung und fragt, woher haben Sie diese Information? Dann ist es einerseits interessant zu hören, welche Quellen eine Person konsumiert. Das ist oft eine relevante Information. Aber indem man nachfragt und das Gegenüber dann antwortet, gewinnt man auch ein paar Sekunden Zeit, um die eigenen Gedanken zu sortieren und zu überlegen, Moment, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Strategisches Diskutieren bedeutet nicht... Ach. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, jetzt seid ihr aber wieder da. Ja. Ach, sorry. Hat ein bisschen gedauert, ne? Okay, was war jetzt los? Bin ich rausgeflogen, ja. Ja, wir sind alle rausgeflogen. Wir sind schon seit einigen Minuten nicht mehr dabei. Schön. Ja, ihr habt nichts verpasst. So. Aber wir sind noch online. Aber wie geht das jetzt weiter? Sind wir auch wieder live, oder was? Wir sind die ganze Zeit live, ja. Ja, wenn ich deinen Kanal anklicke, habe ich aber kein Live-Bild. Wir haben dir schön zugehört. Also genau. Irgendwann fragt er uns vielleicht mal, was denkt ihr oder so. Okay. Ja, irgendwas ist hier weiter. Ah, okay. da ist die Ingrid wieder. Okay. Ja, gut. Schade, ich meine, du hast vorhin, als ich rausgeflogen bin, war so ein schönes Standbild, wo sie die Augen zu hatte und die Hand so vorne, da wollte ich die Leute noch darauf hinweisen, dass man da keinesfalls einen Joint reinshoppen darf. Das Bild. Ja, wir waren da alle aber hier auch, jetzt Space, ist ja auch schon wieder, guck mal, wenn du jetzt da irgendwie eine Tüte in die linke Hand shoppen würdest, das könnte auch passen. Ja gut, nach okay, dann halte ich jetzt erstmal eine Weile die Klappe. Wenn du was sagen willst, sagst du es. Jede Äußerung aufspringt, bloß weil sie einen aufregt. Strategisches Diskutieren bedeutet für mich, dass man sehr stark überlegt, welche Debatten sind meine Zeit wert? Und das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Aber es gibt in meinen Augen zwei Felder, da wird Menschen diskutieren oft wichtig. Erstens, wenn es um Personen geht, die ich liebe, die mir wichtig sind, die ich argumentativ erreichen möchte. Und zweitens, wenn es vielleicht Themen gibt, die ich gesellschaftlich relevant finde. Das können Wissenschaftsthemen sein, wo ich Fakten verständlich machen möchte, Klimathematik, Impfungen. Das können auch politische Fragen sein, wo ich beispielsweise Zivilcourage zeigen möchte zu Rassismus. Ja, da will sie einfach nur zeigen, dass sie mehr weiß als der andere. Ich muss meine Überlegenheit unter Beweis stellen. Das ist der dritte Grund, warum man sowas macht. Man sollte sich überlegen, ist eine Diskussion sinnvoll, aber in manchen Situationen, da muss man Leuten eine Diskussion aufzwingen. Ja, das ist klasse. Ja, aber das macht es halt auch super einfach, wie man das ja oft erlebt, auch auf Twitter zum Beispiel, dass dann Leute, wenn du ein Argument vorbringst, sich dann einfach verabschieden und sagen, diskutiere ich nicht drüber. Und ja, man kann Leute ja auch nicht zur Diskussion zwingen. Ein bisschen, man sollte schon. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, ab und zu muss man auch mal aus der eigenen Blase raus und vielleicht mit Leuten diskutieren, die das halt anders sehen. Sonst lernt man gar nichts. Da ist die ganze Strategie umsonst gelernt. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, ist was Gutes, eine strategische Diskussion, oder ist es was Schlechtes? Ich habe verstanden, ist es was Gutes, wenn es die guten Leute machen. Ah, das macht Sinn. Und zu dem, was sie jetzt hier gerade gesagt hat, mit von wegen, ja, ich überlege mir, welche Diskussionen ich mache und bei Themen, die mir wichtig sind, da mache ich die. Ja, no shit, Ingrid, so wie alle anderen Leute auch. Aber ihr unterstellt ja den anderen Leuten, dass die alle nur Bots, im Endeffekt NPCs sind, die im Auftrag von anderen Leuten dann durch die Gegend rennen, ihnen blöde Fragen stellen, irgendwelche Behauptungen aufstellen und anekdotische Evidenz, whatever. Ja, aber wir, ja, es ist okay, wenn wir es machen. Das ist mein Fazit. Rassismus. Es gibt viele gute Gründe zu diskutieren. Ich glaube, es ist wichtig, aber für sich selbst zu definieren, was sind diese Gründe? Ja, aber von Rassismus, ich meine, nee, also eigentlich egal, wie man das dreht und wendet, ist es eigentlich nicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, Ingrid, weil ich meine, wenn du jetzt jemanden hast, der ein Rassist ist, so, was gibt es da zu diskutieren? Der ist ein Rassist. Muss ich dann gucken, ob ich das richtig finde, dass der ein Rassist ist oder wie? Oder was soll ich da diskutieren? Und das ist auch schon wieder, ja, so die Definition von Diskurs an dieser Stelle ist, ihr müsst aber gefälligst da rauskommen, wo uns das gefällt. Da müsst ihr rauskommen. Na, das ist dann erfolgreich diskutiert, wenn ihr da rausgekommen seid. Oder wie? Weil was gibt's da zu diskutieren? Du hast ja dein Hass ist keine Meinung, da kleben. Weil, ja, eben, da gibt's auch nichts zu diskutieren. Wenn die Leute hassen, dann hassen die. Was willst du da diskutieren? Und dann auch näher anzusehen, wenn das mein Ziel ist, wo kann ich es am effizientesten umsetzen? Denn die Gefahr ist mitunter, dass man dort diskutiert, wo man sich am meisten aufregt und nicht unbedingt dort, wo man eine Chance auf Gehör hat. Mich hat zum Beispiel ein Journalist einmal gefragt, ob man... Ja, vielleicht, weil es einem wichtig ist oder so, thematisch, inhaltlich. Ja, man darf nur da diskutieren, wo man Gehör findet. Und sich nicht aufregt. Ja, mit anderen Worten... Und sich nicht aufregt. Man darf nur da diskutieren, wo man Gehör findet. Mit anderen Worten... Lasst gleich alles langloses Zeug. Wenn du eine Minderheitenmeinung vertrittst, höre ich hier raus, dann vertritt sie doch einfach nicht mehr. Man darf nur da diskutieren, wo man Gehör findet. Preaching to the choir. Ja. Man auf Corona-Demos gehen soll, um dort zu diskutieren. Und ich habe gesagt, ich würde das eher nicht empfehlen. Ich auch nicht, weil da geht man hin, um zu demonstrieren. weil man dort wenig Chancen hat, dass man etwas bewirkt, weil man ist dort ein Fremdkörper, man hat wahrscheinlich keine persönliche Basis zu den Leuten, die man dort trifft. Da erscheint es mir sinnvoller zu überlegen, habe ich im eigenen Bekanntenkreis jemanden, der oder die auch für solche Narrative empfänglich ist. Und dort, wo ich eine persönliche Beziehung habe, kann ich manchmal etwas leichter das Gespräch finden. Nicht immer, aber es lohnt sich zu überlegen, wo ist meine Zeit besonders gut investiert. Kleiner Sidestep, wenn man dann ins konkrete Gespräch geht, ist die ganze Zeit wieder weg. Soll man noch nicht zu lange darüber nachdenken. Ja, das gehört auch mit dazu. Das muss alles passen. Ne? Die Zeit und der Ort. Und am besten machen wir noch eine Planung und eine Zeichnung vorher. Das Wetter am besten auch. Es macht keinen Sinn zu diskutieren, wenn es regnet. Sinnvoll für das Gespräch, sich Ziele zu setzen. Das Problem ist, dass wir häufig uns das schwierigste Ziel setzen, überzeugen. Aber überzeugen klappt manchmal gar nie oder es klappt, kann aber auch eine längere Zeit brauchen. Da ist es sinnvoller, sich erreichbare Ziele zu setzen, zum Beispiel mit Fragen Zweifel beim Gegenüber zu nähren oder zu sagen, ein Thema mal gründlich auszudiskutieren und darauf zu achten, dass nicht ständig von Thema zu Thema gehüpft wird. Auch das kann schon wirklich wertvoll sein. Ja, das ist echt diskutieren für kleine Kinder, was ihr macht. Das klingt sinnvoll. Dafür einen Republika-Vortrag zu bekommen, ist wirklich das dritte Jahr in Folge, ist wirklich ein Kunststück, muss ich sagen. Ja, kann die wahrscheinlich gut netzwerken oder sowas. Ne? Ich glaube, es ist sogar schon länger. Also ich meine, diese Gorka-Geschichte von ihr, die war, glaube ich, schon, da hat sie auch GamerGate tatsächlich erwähnt in dem Vortrag. Ne? Also das sind natürlich guten Connections. Das muss irgendwie näher dran gewesen sein, auf jeden Fall. Ich glaube, die redet einfach nur das Zeug, was die da hören wollen. Ne? Das passt denen komplett ins Beuteschema. Ja, und aber es ist so ein unterirdisches Niveau. Ja, man kann die Diskussion mit Fragen, eben waren Fragen noch böse Scheinwerfer, die irgendwo hinleuchten. Jetzt soll man damit irgendwie die Zweifel beim Gegenüber nähren. Was denn, Ingrid? Was? Ja, beides. Im Endeffekt sagt sie das so die ganze Zeit. Sie bei den anderen, aber noch nicht die anderen bei ihr. Das war ja nicht nur mit der Frage so, das war ja mit den ganzen Sachen so. Vielleicht habe ich es jetzt so oft angehalten, dass das nicht so aufgefallen ist, aber das war ja bei allen Sachen, die sie angesprochen hat, so, dass sie erstmal angefangen hat mit, das ist total problematisch, und dann angefangen hat mit, und das sollten wir nutzen, um dieses und jenes zu erreichen. Strategisch diskutieren, weil soweit ich das verstanden habe, versteht sie das strategisch diskutieren hier ja größtenteils als Aufgabe. Also als Toolkit für die Leute zum Diskutieren, strategisch halt. Ja, genau. Und dann, wie Urtica sagt, am besten vorher nochmal Pipi machen. In der Vorbereitung. Gute Idee. Oh Mann. Wenn man Ziele setzt, ist Diskutieren weniger frustrierend und man hat auch solche Etappenerfolge. Wenn ich nun weiß, mir steht eine schwierige Debatte bevor, weil ich auf einem kontrovers besetzten Podium über Migration sprechen muss oder weil ich am Wochenende den Onkel treffe, der immer Impfmythen von sich gibt, dann ist eine Sache noch sinnvoll, mein abschließender Tipp. Überlegen Sie sich, was sind Ihre zwei oder drei stärksten Argumente? Weil gerade in erhitzten Debatten ist die Gefahr groß, dass man sich verzettelt, dass man ständig provokante Meinungen zurechtrückt. Ist das dann, wenn Frauen einem so komische Argumente bringen? Ja? Ich habe da auf jeden Fall eine gute Strategie, Ingrid. Und diese Strategie ist, hör dir die Argumente vom Gegner an und kenne sie so gut, dass du selber die Argumentation führen könntest. Das ist eine gute Strategie. Da weißt du dann nämlich auch, wogegen du überhaupt argumentierst. Aber das könnt ihr alle nicht mehr. Ihr könnt es nur noch alles auf die Moralebene heben und dann mit euren Fragen ankommen. Ja, denken halt drüber nach, ohne Ende, wie der andere es gemeint hat und so weiter, anstatt sich dann mit den Inhalten zu beschäftigen. Es wird alles auf die Moralebene gehoben, das ist alles moralische Absolute, Hass ist keine Meinung. So. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das jetzt definiere im Zusammenhang mit dem, was dir da aus dem Mund irgendwie rauskommt. Und was soll bitte ein kontroverses Podium zur Migration sein? Jedes. Eins, wo gesagt wird, wir dürfen nicht alle reinlassen. Ja, aber das wird ja nicht gesagt auf den Podien zur Migration. Auf den Podien zur Migration wird ja nur gesagt, ja, ist alles super. Wir machen das klasse, wir müssen uns nur noch mehr anstrengen. Na, eins mit Ahmad Mansur wahrscheinlich oder so. Da gehen die doch nicht hin. Du kannst, glaubst doch nicht, dass die mit solchen Leuten diskutieren. Was will sie denn machen, wenn der Mansur ihr mit eine Frage stellt? Stell dir vor, der stellt dir eine Frage. Das ist nicht richtig jetzt, Herr Mansur. Sie scheinen den Scheinwerfer der Diskussion gerade mir direkt in Gesicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hassen Sie Frauen, Herr Mansur? Oder dass man falsche Aussagen kontert, sagt, nein, Impfungen dienen nicht dazu, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist eine halbe Stunde vorbei. Man hat recht viel Zeit investiert. Ja, schon wieder. Aber das Gefühl, man hat sich nicht wirklich verständlich gemacht. Gerade in erhitzten Debatten besteht die Gefahr, dass man auf Provokation reagiert und dann. Die Debatten auch nur bei leichter Hitze erhitzen, die brennen sehr leicht an. Genau, und häufiger mal wenden. Bitte gut umrühren. Beim Thema bleiben. Und nicht zu viel Salz. Ja. Nachsalzen kann man immer. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau. Es ist auch so, halt eben, also es wird als gegeben auch hingenommen, ne, dass sie auf jeden Fall und die Leute, an die sich das richtet, dass die auf jeden Fall auf der richtigen Seite stehen, der Argumentation. Das wird schon mal als gegeben hingenommen. Ne? Weil es geht ja hier nur darum, die anderen Leute zu überzeugen und so und denen halt klarzumachen, wie blöd sie alle sind. Jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedruckt, aber ja, das ist es ja im Endeffekt. Da ist ja jetzt nichts irgendwie drin von wegen den anderen ausreden lassen oder so. Das ist keine Strategie, die man in Diskussionen braucht. Sondern, und sie sagt auch diskutieren, sie sagt ja nicht debattieren. Ne? Also es geht ja hier scheinbar wirklich darum, irgendwie in der Diskussion irgendwas herauszuarbeiten und nicht darum, jetzt wirklich zwei gegenüberstehende Punkte irgendwie zu argumentieren. Und ja, also es ist einfach nur ja, gucken, wie wir diesen anderen Leuten da irgendwie das weiß machen können und bei denen irgendwie Zweifel sehen können. Weil wir brauchen das ja nicht. Wir gucken ja vorher schon nach, welche Diskussionen sich lohnen und das sind dann die der Sache dienen, die wir für moralisch absolut halten. Sowas wie Rassismus. Und das machen wir dann. Da kommen wir dann an und sagen, ja, die Studien sagen Rassismus. Und hier ist 3-4 Mal anekdotische Evidenz, aber okay, weil die Studien sagen Rassismus. Welche Studien? Ja, wir haben so und so viele Leute gefragt. Wir haben denen eine Frage gestellt. Fragen sind wichtig, die scheiden mit dem Scheinwerfer. Aber es hat überhaupt nichts mit vorher feststehenden Ergebnissen zu tun, auf denen wir nur mit unserem Scheinwerfer scheinen wollen oder so. Nee, nee, nee, das ist Wissenschaft. Thematisch sehr fremdbestimmt diskutiert. Deshalb ist mein letzter Tipp, wenn ich kommen sehe, dass eine Debatte auffüllend ist, dann ist die Frage, was will ich auf jeden Fall gesagt haben? Und da gebe ich ein letztes Beispiel. Mir zum Beispiel ist das Thema Impfungen wichtig. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, ich bin als Kind in der Nacht aufgewacht und habe keine Luft bekommen. Ich hatte eine Epiglottitis, eine sogenannte Kehldeckelentzündung. Und ich habe meine Eltern wachgerüttelt, weil ich konnte auch nicht mehr schreien. Ich bekam keine Luft. Und zum Glück ist mein Vater Arzt, hat sofort gecheckt, was los ist, hat mich eingepackt, rasch ins Krankenhaus geführt. Ich wurde intubiert und ich habe das überstanden. Und damals war Epiglottitis eine häufige Kinderkrankheit. Weil als ich ein Baby war, da gab es noch keine Impfung dagegen. Die wurde dann ein paar Jahre später erfunden, die sogenannte HIB-Impfung. Und ich finde. Ja, Äpfel und Birnen, würde ich da sagen. Ne? Also ich wette, es ist ein Totimpfstoff. Früher sind Millionen Leute an Malaria gestorben. Jetzt gibt es Impfungen, jetzt sterben nur noch Millionen Leute an Malaria. Und wie gesagt, ich wette, dass dieser von ihr genannter Impfstoff ein Totimpfstoff nach herkömmlichem konventionellen Muster ist und nicht einer von diesen neuen. Ja, und ja, wenn ich noch was nicht ganz ernst gemeintes zu sagen würde, würde ich sagen, ja, sie konnte nicht versprechen, aber das ist nur, wenn es der Staat macht, ja, das ist keine Zensur, ja. Also war es eigentlich gar kein Problem. Oh Mann, ey. Ich finde das sehr beeindruckend, dass es mittlerweile die Chance gibt, Kinder besser davor zu schützen, dass sie nicht in der Nacht aufwachen und keine Luft bekommen. Ja, das sehen wir alle so, Ingrid. Das hat nur mit der Sache jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Tut mir leid. Ja, aber hier, George Floyd, I can't breathe. Deswegen. Das ist für mich. Ach, du meinst, mit einer Corona-Impfung wäre das nicht passiert, ja? Als ich wieder reden konnte, hat mir mein Vater dann regelmäßig abends das Kissen ins Gesicht gedrückt. Aber ich bin immer noch da. Oh Gott. Ja, Spaß, Humor. Ja, schwarzer Humor, englischer Humor. Der Wert von Impfungen. Und ich habe das so ausführlich erzählt. Erstens, weil es mich beschäftigt. Und seitdem ist es ein moralisches Absolut für mich, aber es passt halt leider nicht, Ingrid. Das ist eine andere Sache jetzt. Wir reden jetzt von einer anderen. Genauso könnte mir jemand erzählen, er hat Jesus getroffen auf irgendeinem Berg. Und seitdem muss er halt jedem erzählen, irgendwie, dass Jesus der Erlöser ist. Und das, da würde ich auch sagen, du, Entschuldigung, nur weil du ein Erweckungserlebnis hattest, möchte ich nicht, dass du hier einen auf Experte machst. Das dürfen die Experten machen. Ich habe mein Badezimmer mit Chlorbleiche geputzt. Jetzt ist es so sauber wie noch nie. Also wenn das nicht beweist, dass man MMS, dann weiß ich auch nicht. Ne, also. Nehmt kein MMS, Kinder. Nee. Aber auch, um zu zeigen, es lohnt sich, manchmal etwas auszuführen. Es ist eine Anekdote, aber sie spiegelt auch die Gesamtstatistik wider, weil es gibt Studien, die zeigen, dass nach Einführung der HIV-Impfung diese Kinderkrankheit maßgeblich zurückgedrängt wurde. Ja, schön. Glaube ich dir. Ungesehen. Aber wie gesagt, Äpfel, Birnen, so. Hier spiegelt die Anekdote die größere Statistik wider. Und das war jetzt eine längere Ausführung, aber ich glaube, es ist eines wichtig. Wenn du es nochmal in schlau haben willst, non sequitur fallacy, Ingrid. Beim Diskutieren sich diesen Raum auch nehmen. Eine Sache, und die erklärt man wirklich. Das ist ein Teil des strategischen Diskutierens für mich. In erhitzten Debatten darauf zu achten, dass man die eigene Position mindestens einmal genügend erklärt. Weil die Gefahr ist groß, dass man am Ende viel diskutiert und sich wenig verständlich gemacht hat. Und wenn eine Debatte stark von Provokationen geprägt, von Nebelgranaten übersät ist, dann ist es manchmal sogar ein Erfolg, wenn man eine Sache, diese eine Sache aber richtig erklärt hat. Zum Beispiel den Kulturmarxismus. Ja, zum Beispiel. Statistiken beweisen, dass er da wenn ist. Wenn dich alle anbrüllen und dich Nazi nennen und dich an Rechten schimpfen und dich an Terroristen nennen, dann erkläre ihnen einfach das eine, was dir am Herzen liegt. Ja? Mhm. Danke, Ingrid. Jetzt weiß ich endlich, wie man ein Gespräch führt. Das war schlimmer, als ich befürchtet habe. Taktisch diskutieren, oder was? Das war nicht mal lustig. Also, sonst war die Ingrid wenigstens lustig. Die ja, hatte das Preis Pikachu, Katzen. Ja, bisschen Katzen-Memes und so. Kann man auch zu Hause zeigen. Die hat auch die Einblendungen gezeigt. Die waren aber nicht strategisch. Strategische Mem-Bataillone. Alter Schwede. Tja, ja, das Diskutieren, das. Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine richtige Diskussion mit der Ingrid Brodnik gesehen. Sie, stimmt, ist sie eigentlich würde ich sie gerne mal in der Diskussionsszene echt zufällig? Ich weiß es ja nicht. Ich würde sie gerne mal in einem richtigen Gespräch sehen, in einem Streitgespräch. wäre sicher lustig. Man muss mal jemanden finden, der auch auf ihrem Niveau diskutiert. Vielleicht am besten einen Schweizer, damit man den schönen Cocktail der Akzente dazu hat. Ja, also ich für meinen Teil glaube, das würde halt auch nur darin ausufern, dass sie die ganze Zeit versucht, irgendwelche Fallacies zu diagnostizieren. Wie wäre es mit Martin Sellner gegen Ingrid Brodnik? Das wäre sicher lustig. Und das Thema ist, wie schlecht ist die Freiheit für unsere Gesellschaft? Und ja, genau. Und am Ende dann einigen sie sich am Ende noch. Lassen sich beide Reisen Partei Österreich und werden Kanzler und Kanzlerin von Österreich. Ja, das ist wirklich meine Strategie, meine Güte. Da hat Brittany, glaube ich, auch noch was mitzureden. Ja. Die wird einfach geschieden. Guck mal. Strategisch. Hat hier die Möglichkeit, hat eine Reichsdeutsche zu heiraten. Meinst du, die wird gecancelt? Aha, oh mein Kopf. Die Ingrid entwickelt eine Strategie dafür, ihr das schon beizubringen. Genau. Weißt du, Brittany, in manchen Ländern haben Frauen gar keinen Ehemann. Wie du siehst kannst du ja meinen Zukunft nehmen. Der Martin und ich haben eine Mission, Brittany, da kannst du nicht im Weg stehen. Oder willst du, um hier eine Frage einzustreuen, oder willst du die Zukunft Österreichs verhindern? Ja, das kriegt die schon hin. Tja. Jetzt haben wir auch noch Shipping hier bei der Republika. Stimmt. Wir sind quasi wollen wir noch schnell den Vertrag von Jasmina Banaschuk nachschieben? Das ist quasi die Jasmina-Affen. Oh. Nee, aber ich habe gehört, vielleicht könnt ihr nächste Woche wieder damit rechnen, dass wir mittwochs da sind. So. Könnte sich wieder einbürgern. Solange die Zeit irgendwie ein bisschen flexibler ist bei manchen von uns. Genau. Und für die verwirrten Gesichter, früher haben wir das öfter gemacht. Monothematische Streams, die halt nicht am Sonntag stattfinden, wo wir dann ein Video besprechen oder ein Thema. Also wenn es Sonderstream ist, ist es immer was Einzelnes und nicht unbedingt sowas wie sonntags. Dafür gibt es ja sonntags. Und dieser Sonntag wird besonders lustig. Wisst ihr? Unsere Strategie ist Sonntagabend 18 Uhr. Außerdem ist unsere Strategie noch in den Wald gehen, Miete pro Kopf, Knicklicht. Aber wichtig ist auch, das zu zerschmettern, was der Freiheit schadet und fördern, was der Freiheit dient. Genau. Das ist ja, so. Ich bin auch dabei, zu fördern, was der Freiheit dient. Deswegen bin ich nächsten Sonntag garantiert nicht pünktlich dabei. Wird mich auch sehr überraschen, wenn ich noch am Stream teilnehmen kann. Wenn ich es schaffe, sage ich noch kurz Hallo am Ende. Aber ansonsten sorge ich dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei dem Kasperle-Theater, was da stattfindet. Wenn ihr einen gut gekleideten, gut aussehenden jungen Mann hinter dem Tisch sitzen seht, in eurem Wahllokal, seid freundlich zu ihm, es könnte der Price sein. Ich stehe meistens in der Ecke und guck böse. Ich wollte gerade sagen, meistens trefft ihr mit einer Tasse Kaffee in der einen Hand und einer Kippe in der anderen bei der Pause vor dem Wahllokal. Tja, meine Wahlempfehlung ist, geht in den Wald. Ja, geht in den Wald. Und tut alles, damit es nicht die Esken wird, bitte. In den Wald gibt es Eskenlaub, ja. Genau. Ich zittere schon wie Eskenlaub. Ich will kein Novo-Abo abschließen. Boah. Und wenn Sonderstreams sind, versuchen wir es früher anzukündigen, anders anzukündigen. Naja gut, wir haben ja eigentlich nur Twitter. Wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, wo wir euch das noch ankündigen können, schreibt es uns in die Kommentare. Wunderbar. Aber war ja heute auch ein volles Haus. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und nimmt kein MMS, kein Miracle-Marxismus-Solution. Und kein kolodiales Silber. Ist alles Unsinn. Bitte. Finger von. Ja, und nein, ist auf auf Wahlzetteln ist kein Impfstoff. Ne? Wenn ihr wählt, werdet ihr nicht automatisch geimpft. Glaubt nicht die Verschwörungstheorien, haha. Ach ja, und die Hohlerde und Krebsmenschen, die sollte ich nochmal erwähnen, weil wir immer ja nur abrenten über die Reptiloiden und ja. Krebsmenschen, hiermit auch Genüge getan. Krebsmenschen. Aber die Krebsmenschen, das sind einfach alte Kulturmarxisten, die mag ich nicht so. Ich kenne viele Crab People. Yeah. Ich finde das schon lustig. You know about lobsters. Lobsters live down under the sea.